Es war ein kalter, weißer Tag auf der Hauptstraße. Und nichts hielt den schneidenden Wind ab, der vom Hafen her kam. Denn wo die würfelig untersetzten und hohen Warenhäuser die Stadt vor der See geschützt hatten, dort lagen ihre zerbombten, flachen Gräber mit Schnee als Marmor und mit Zäunen als Grabsteine. Hunde, behutsam wie Katzen in einer Lache, stapften über die verschwundenen Gebäude, als hätten sie Handschuhe an den Pfoten. Jungen tollten, hell und laut rufend, über eine eingeebnete Drogerie und einen Schuhladen, und ein kleines Mädchen mit einer Männermütze warf einen Schneeball in einen kalten, verlassenen Garten, der einmal die Pinte Prince of Wales gewesen war. Ich konnte aus der Stadt den schneeumhüllten Hügel aufsteigen sehen, den man früher nie ordentlich hatte sehen können, und die gepuderten Felder der Dächer von Milton-Terrasse und Watkinsstraße und Fullers Häuserreihe. Mit Fischkörben, Netztaschen, Regenschirmen, Teufelsmützen, Pelzschuhen, blauen Nasen, blaubraunen Lippen, Scheuklappen gleich Brauereipferden, eingewickelt in Wolltücher, Fäustlinge, Galoschen, knirschten Rudel von einkaufenden Frauen durch das kleine Lappland der ehemals grauen, schäbigen Straße, husteten und standen Schlange und sehnten sich nach heißem Tee, während ich, frierend und früh an jenem bissig bösen Februarmorgen, meine Suche kreuz und quer durch die Stadt Swansea begann. Ich ging ins Hotel. »Guten Morgen.« Der Portier in der Hall antwortete nicht. Für ihn war ich einfach ein weiterer Schneemann. Er wusste nicht, dass ich jemand suchte nach 14 Jahren, und er scherte sich auch nicht drum. Er stand und zitterte, und er starrte durchs Glas der Hoteltür auf die Schneeflocken, die vom Himmel herabgesegelt kamen wie sibirisches Konfetti. Die Bar machte gerade erst auf, aber ein Kunde schnaubte und fröstelte schon an der Theke ein volles Glas halbgefrorenes Wasser aus dem Tauelflüsschen in seiner dick vermummten Hand. Ich sagte, guten Morgen, und das Barmädchen, das die Theke so emsig polierte wie ein seltenes, wertvolles Stück Swansea-Porzellan, sagte zu ihrem ersten Kunden, schon den Film im Elysium gesehen, Mr. Griffiths? Schnee, was? Sind Sie mit dem Fahrrad heraufgekommen? Montag sind unsere Rohre geplatzt. Bitte ein Bier. Ein richtiger kleiner Teich in der Küche. Gummistiefel muss man tragen, wenn man ein Ei kochen will. 1,04 Schilling, bitte. Ausgerechnet in diesem Durchzug muss ich stehen. Da erwischt's mich sicher wieder. Hier an der linken Seite. Und 8 Pence zurück. Das ist Ihre Leber, Mr. Griffiths. Wieder mal über Mutters Kamillentee hergefallen, was? Könnten Sie mir vielleicht sagen, ob Sie sich an einen Freund von mir erinnern können? Er ist immer hierher gekommen vor einigen Jahren. Jeden Morgen, so um diese Zeit. Ja, genau hier erwischt's mich. Ich weiß nicht, was erst wäre, wenn ich nicht mein Katzenfell trage. Wie heißt er denn? Der junge Thomas war's. Eine Menge Thomasse kommen hier. Das ist hier so eine Art Zuhause für Sie, wenn Sie sich zu Hause nicht zu Hause fühlen. Hab ich nicht recht, Mr. Griffiths? Wie schaut er denn aus? Er wird so 17 oder 18 gewesen sein. Ich war auch mal 17. Und übermittelgroß. Ich meine, übermittelgroß für Wales. 1,68 Meter. Dicke Lippen, Stupsnase, mausbraune Locken. Ein Vorderzahn ausgebrochen, als er im Wirtshaus zur Nixe in Mumbles ein Spiel Hund und Katze gespielt hat. Sprich, ziemlich geziert, dickköpfig. Kann einem alles Mögliche einreden, schneidet ein bisschen auf. Knickerbockerhosen, tipptopp, aber kein Frühstück. Sie kennen ja den Typ. Gedichte von ihm waren gedruckt im Herald of Wales. Eins war über eine Freilichtaufführung von Elektra im Garten von Mrs. Bertie Perkins in Sketty. Hat in der Oberstadt gewohnt. So einer, der geschwollen daherredet. Eine Art ländlicher Bohemien mit einer Künstlerkrawatte mit einem Mordsknoten. Er hat sie aus dem Halstuch von seiner Schwester gemacht. Nie hat sie herausgekriegt, wo es hingekommen ist. Und ein flaschengrün gefärbtes Cricket-Hemd hat er getragen. Ein vielredender, ehrgeiziger, kraftprotziger, prätentiöser junger Mann. Und auch so eine Art Maulwurf. Wühlerisch und wählerisch. Wie sich das nur anhört. Was wollen Sie denn so einen überhaupt finden? Möchte ich doch nicht mit der Feuerzange anrühren. Habe ich nicht recht, Mr. Griffiths? Freilich, man kann ja nie wissen. Einmal ist ein Mann hergekommen mit einem Affen, hat ein halbes Glas für sich bestellt und ein volles für den Affen und war nicht einmal ein Italiener, hat Walisisch gesprochen, wie ein Prediger. Die Bar füllte sich. Beschneite Geschäftsbäuche zwängten ihre Uhrketten an den Schanktisch. Schwarze, runde Geschäftsmelonen, die jetzt feucht und weiß waren, wie ein Weihnachtspudding in seinem Musselintuch, schlugen Wellen vor den dunstbeschlagenen Spiegeln. alt genug für Sie, oder? Was? Was machen Ihre Wasserrohre, Mr. Lewis? Oh, noch so ein Winter. Und es ist aus mit mir, Mr. Evans. Einen Doppelten für mich. Für mich auch. Okay, Baby. Ich glaube, ich erinnere mich an einen, wie Sie ihn beschrieben haben. Sowas kann's ja nicht zweimal geben, hoffe ich wenigstens. Der hat als Berichterstatter gearbeitet. Unten in den drei Laternen habe ich ihn öfters gesehen. Hat schon ganz schön einen gehoben. Wie sieht's denn jetzt aus in den drei Laternen? In den drei Laternen? Überhaupt nicht. Die sind nicht da. Weg. Nichts, mein Lieber. Erinnern Sie sich noch an Ben Evans, sein Kaufhaus? Ist doch gleich nebenan. Auch weg. Einfach nicht mehr da. Auch weg. Einfach weg. Weg. Ich ging aus dem Hotel hinaus, in den Schnee, und ging die Hauptstraße hinunter, vorbei an den flachen, weißen Wüsten, wo alle die Läden waren. Edda Shaws Möbel, Carys Fahrräder, Kleiderhaus Donegal, Dr. Scholz Fußklinik, Burton-Anzüge, W.H. Smith Buch- und Papierhandlung, Tuckers Fischgeschäft, Stead & Simpson. Alle die Läden zerbombt und verschwunden. Vorbei an dem Loch im Raum, wo Hodges & Clothiers gewesen waren, die Schlossstraße hinunter, vorbei an den unsichtbaren Läden meiner Erinnerung, an Prices 5-Schilling-Anzüge, Crouch, dem Juwelier, Potter Gilmore-Kostüme, Evans Juwelen, Masters Ausstattung, Stil und Mantel, Lennarts Stiefel Formfest, Kadoma Café, R.E. Jones, Schneider Dean, David Evans, Zuckerbäcker Gregory, Bewege, Burtons, Lloyd Bang. Und nichts. Und dann in die Tempelstraße eingebogen. Dort hatten die drei Laternen gestanden. Der alte Mac in seiner Ecke wie ein hoher Magistrat. Und dort hatte auch der junge Thomas gestanden, den ich suchte. Dort in der Ecke an Freitag-Zahltagsabende mit Freddy Farfug, Bill Latham, Cliff Williams. Ein Mann unter Männern mit geckenhaft schiefem Hut. Dort in diesem behaglichen, selbstzufriedenen, exklusiven, aus König Edwards Zeiten stammenden Allerheiligsten des besten Bitterbiers. Weißt du noch, wie ich dich zum ersten Mal in die Leichenhalle hinuntergenommen habe, junger Thomas? Er hat noch nie vorher einen Toten gesehen gehabt, bloß den alten Ron an einem Samstagabend. Wenn du ein richtiger Zeitungsmensch sein willst, habe ich ihm gesagt, da musst du gut eingeführt sein in den richtigen Kreisen. Da musst du persona grata sein im Leichenschauhaus, verstanden? Ganz hellgrün ist der geworden, sage ich euch. Schaut, jetzt wird er rot. Und als wir hinkamen, was glaubt ihr war? Die Anstreicher waren im Leichenschauhaus. Das liebe alte Heim wieder ein bisschen schön herrichten. Oben auf Leitern die Decke zurechtflicken. Und der junge Thomas hat sie gar nicht gesehen. Seine Kulleraugen konnten nicht los von der Marmorplatte. Und wie einer von den Malern oben auf der Leiter mit ganz tiefer Stimme sagt, Guten Morgen, Gentlemen. Da fährt er auf in die Luft und zum Leichenschauhaus hinaus wie ein Frettchen. Sie haben schon genug. Sie haben genau gehört, was ich gesagt. Da geht Mr. Roberts. Na, gar nicht schlecht. Sehr zart schmeißen Sie einen raus in dieser Kneipe. Habt ihr mal einen jungen Thomas gesehen, wie er unten im Fußballstadion über ein Match berichtet hat? Nach Punkten wollte er ausrechnen, wie stand. Und wie er zur Tribüne hinaufschrie, gute Fußarbeit. Und dabei torkelten ein paar Spieler herum wie Jumbo-Elefanten. Was hast du denn heute an Neuigkeiten aufgeschnappt, junger Thomas? Lass uns mal in deinen Notizblock reinschauen. Bei der britischen Legion nachgesehen, nichts. Oh. Im Hospital nachgefragt, ein gebrochenes Bein. Versteigerung im Metropol. Mr. Bannon anrufen in Sachen Gemann war gar nie. Lunch, Glas Bier und Fleischpastete im Singleton mit Mrs. Childs. Oh, Bazar in der Bethesda-Kapelle. Schornsteinfeuer in der Tontinstraße. Sonntagsschule in Walters Road macht einen Ausflug. Ins Keuen proben sie den Mikado. Mensch, lauter Sensationen für die Titelseite. Die Stimmen von vor 14 Jahren hingen schweigend im Schnee und in den Ruinen. Und durch den fallenden Wintermorgen ging ich weiter durch die weiße, verwüstete Stadtmitte, wo einmal ein sehr junger Mann, den ich kannte, herumgewühlt hatte, zwitscherkeck wie ein Spatz, nach den Brosamen und Abfällen, nach dem kleinen Geld einer Stadt. In der Nähe des Gebäudes der Abendpost, nicht weit vom Trümmerrest des Schlosses, hielt ich einen Mann an, dessen Gesicht mir bekannt vorkam, wie von vor langer Zeit. Ich sagte: Ich wüsste doch gern, ob Sie mir sagen können. Ja? Er spähte unter den Decken seines Schals und unter den Schneeballen seines gestrickten Taucherhelms hervor wie ein Eskimo mit schlechtem Gewissen. Ob Sie mir sagen können, ob Sie jemand gekannt haben, den man den jungen Thomas nannte? Er hat für die Abendpost gearbeitet und einen Überrock getragen. Manchmal mit dem karierten Futter nach außen, sodass man auf ihm Riesenschach hätte spielen können. Er trug auch eine selbstbewusste Woodbine-Zigarette. Was meinen Sie mit selbstbewusster Woodbine-Zigarette? Und eine schiefe Schweinepastete mit einer Pfauenfeder auf dem Kopf. Und er hat immer versucht, wippend zu gehen, wie ein richtiger Sensationsgeier. Sogar dann, wenn er nur von einer Versammlung der Büffel von Grosseinen Bericht zu erstatten hatte. Ach, den! Ja, der schuldet mir noch 2,5 Schilling. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit es das alte Cardoma-Café nicht mehr gibt. Na, damals war er kein Berichterstatter, kam eben erst von der Mittelschule. Er und Charlie Fischer. Charlie hat jetzt einen Schnauzbart. Und Tom Warner und Fred Jaynes. Alle haben sie Milchkaffee getrunken und um die Wette diskutiert. Worüber denn? Och, über Musik, Dichtung und Malerei und Politik. Einstein und Epstein, Stravinsky und Greta Garbo. Tod und Religion, Picasso und Mädchen. Und dann? Ja, Kommunismus, Symbolismus, Cricket und Bradman, Brack, das Wachkomitee, freie Liebe, freies Bier, Mord, Michelangelo, Ping-Pong, Ehrgeiz, Sibelius und Mädchen. Ist das alles? Wie Dan Jones die ungeheuerlichste Symphonie komponieren würde und Fred Jaynes das fabelhafteste, das allergenaueste Bild malen und Charlie Fisher die tollste Forelle fangen und Vernon Watkins und der junge Thomas die kochendsten Gedichte schreiben würden, wie sie alle Glocken von London läuten und die Stadt hochnehmen würden wie so ein Mädchen. Und dann nachher? Ach, das Zischen der Zigarettenstümpfe in den Milchkaffee-Resten und das Klimpern und Schnickschnacken der morgenjungen, grünschliefrigen Kaffeehauseidechsen, wenn sie über Augustus John, Emil Jannings, Canera, Dracula, Emmy Johnson, Probeehe, Taschengeld, das Meer in Wales, die Stars in London, den Gorilla King Kong, Anarchie, Wettschießen, T.S. Eliot und Mädchen sprachen. Ist das eine Kälte? Ist das eine Kälte? Und weiter lief er in den derwisch tanzenden Schnee hinein, ohne guten Morgen oder Adieu, eingehüllt in seine Winterwollsachen wie ein Mann in die Insel seiner Taubheit. Und ich hatte das Empfinden, dass er vielleicht gar nicht stehen geblieben war, um mir von einem weiteren verflossenen Stadium in der Laufbahn des Jungen zu erzählen, dem ich auf der Spur war. Das Kadurma-Café war dem Schneeboden gleichgemacht. Die Stimmen der Kaffeetrinker, Dichter, Maler und Musiker in ihrem ersten Flaum waren verloren in den willigen oder widerwilligen Flug der Jahre und der Flocken. Die College-Straße hinunter ging ich dann, vorüber an den unsichtbaren Lehnen meiner Erinnerung, an Langleys, T.B. Brown, Pullers, Aubrey Jeremiah, Goddard Jones, Richards, Horns, Miles, Pleasant and Harper, dann Sidney Heath, das Wisley Bait House und nichts. Meine Suche führte mich durch Wirtshaus und Arbeitsplatz und Café zurück zur Schule. Ach ja. Ja, ich entsinne mich seiner gut. Obwohl ich nicht weiß, ob ich ihn jetzt erkennen würde. Keiner wird jünger und besser wird auch kaum einer. Und Jungen werden so ziemlich die Männer, die man voraussah. Obwohl manchmal natürlich die Schnurrbärte einen verwirren. Und man es schwer findet, seine Erinnerung an einen kleinen, nicht zu sauberen Lausbuben, der vergeblich versucht, sich von Hausarbeiten zu drücken, mit einem feurigen, medaillenbehängten Feldwebel zu vereinen, der drei Kinder hat. Oder mit einem geschiedenen Bücherrevisor. Und es ist schwer zu begreifen, dass irgendein kleiner, zerzauster, rebellischer Junge, dessen einziger Anspruch auf Ruhm in seiner Klasse sein unbestrittenes Recht war, auf die Meisterschaft im Weitspucken Anspruch zu erheben, heute vielleicht mein eigener Bankdirektor sein kann. Ach ja, ich entsinne mich seiner genau, des Jungen, den Sie da suchen. Er sah aus wie die meisten Jungen. Nicht besser, nicht klüger oder manierlicher. Er schwindelte, schrieb ab, verschüttete Tinte, klapperte mit dem Pult und vertat seine Schulstunden ganz wie die schlechtesten Schüler. Er konnte schmieren, ausweichen, grinsen, sich winden, jammern, wehklagen, aufschneiden, zudringlich sein, rot werden, schwindeln, nichtssagende Antworten geben. Er konnte stammeln, improvisieren und alles Mögliche vorschützen. Gekränkte Würde oder gerechte Empörung, als sei ihm das angeboren. Trübselig und widerwillig, am Mittwoch, wenn halbtags frei war, musste er nachsitzen. Für irgendein kleines Verbrechen in Turnlehrer Vogels Stunde, dem sie witzig den Spitznamen gaben, Orso. Und er war ein regelmäßiger Gast beim Nachsitzen. Versteckte sich im Waschraum vor der Algebra-Stunde. Wurde, als er noch neu war, von größeren Jungen in die Büsche am unteren Spielplatz geworfen und warf dann selber neue in die Büsche am unteren Spielplatz, als er schon größer war. Bei den Schulgebeten rutschte er hin und her. Er unterbrach selbstgefällig mit den altbekannten, unehrerbietigen Worten unsere Morgenhymne. Er half den Rhabarber des Schuldirektors zertreten. Er war der 33. in sphärischer Trigonometrie und, wie man erwarten kann, Redakteur des Schulmagazins. Das Schulgebäude ist zerstört. Die hallenden Korridore sind verkohlt, wo er gekritzelt und geschmiert und in den langen grünen Tagen gegähnt und auf die Glocke und auf das in den Hofstürmen gewartet hat. Die Schule auf dem Hügel von Mount Pleasant hat ihr Aussehen und ihre Methoden verändert. Bald, sagen sie, wird es vielleicht überhaupt nicht mehr die Schule sein, die er gekannt und geliebt hat, als er ein Junge war, an dem nichts gut war als einzig und allein das Blut in seinen Adern. Bomben haben die Namen aus der Schulhalle ausgelöscht und die eingeschnitzten Initialen aus dem zerbrochenen Holz gebrannt. Aber die Namen bleiben. Welche Namen der Toten kannte er? Wen von den ehrenvollen Toten auf der Ehrenliste der Schule kannte er vor so langer Zeit? Wen von allen Toten kannte er? Jeremy Evans, Gil Haynes, Lionel Roberts, John Moxon, Henry Thomas, William Baines, Hugh Bezard, Guy Bucknell, Glenn Duford. Dann lavierte ich den schneeblinden Hügel hinunter. Eine neunstürmige Katze schwänzelte und geißelte vom Meer her und weiß und daunenbedeckt im erstickenden Gestöber stapften Menschen an mir vorbei, hinauf und hinunter wie umherstreichende Federbetten. Und ich wartete durch die knöchelhohe, fußtiefe, einzige Wolke, die die Stadt mit weißem Schaum bedeckte, in die eingeebnete Gauerstraße mit ihren dahingeschmolzenen Gebäuden und die lange Helenengasse entlang. Nun führte mich meine Suche zurück zum Strand. Nur zwei lebende Wesen standen auf der Promenade in der Nähe des Kriegerdenkmals und schauten hinaus auf das windzerschmissene Kristallglasmeer. Ein Mann in einem zerfressenen Schal und einer Jagdmütze und ein zorniger Hund von gemischter Herkunft. Der Mann zitterte vor Kälte, schlug die bloßen blauen Hände aneinander und wartete, dass ihm die See oder der Schnee irgendein Zeichen geben sollten. Der Hund bellte das Wetter an und heftete seine blutunterlaufenen Augen auf die vorspringende Steilküste von Mumbles. Aber als der Mann und ich miteinander sprachen, verzichtete der Hund aufs Wort. Er heftete seine Augen auf mich und machte mich für den Schnee verantwortlich. Der Mann sprach aufs Meer hinaus. Jahr ein, Jahr aus, bei jedem Wetter, einmal am Tag und einmal in der Nacht, kam er und sah aufs Meer hinaus. Er kannte alle die Hunde und die jungen und alten Männer, die kamen, um das Meer zu sehen, die auf dem Sand liefen oder herumhüpften oder sich am Rande der Wellen hinbeugten, als untersuchten sie einen wilden, weiten, rollenden Mülleimer. Er kannte die Liebespaare, die sich in die Sandhügel legten, und die marschierenden Mannweiber, die ihre Terrier anbrüllten wie Tigerbändiger, und die herumlungernden Männer, deren Arbeit in dieser Welt es war, der großen Arbeit des Meeres zuzusehen. Ach, ja, ja. Erinnert tue ich mich gut an ihn. Aber seinen Namen habe ich nicht gewusst. Von keinem der Sandjungen weiß ich einen Namen. Die wissen ja auch nicht, wie ich heiße. So 14, 15 Jahre alt, sagen sie, mit einer kleinen roten Mütze. Und unten an der Mündung vom Wiewitzbach hat er meistens gespielt. Er hat unter den Eisenbahnviadukten herumgestanden, sagen sie, und sich an der Bahnstrecke unnütz gemacht und auf die alte See hinausgerufen. Auf den Dünen soll er sich herumgetrieben und die Öltanker und Schlepper und Bananenschiffe aus dem Hafen kommen gesehen haben. Er hat gesagt, er wird davonlaufen und zur See gehen, hat er gesagt. Ja, ich weiß. Am Samstagnachmittag ist er hinuntergegangen ans Meer, wenn es weit zurückgewichen ist zur Ebbezeit, und hat den Nebelhörnern zugehört, wenn er auch die Schiffe nicht sehen konnte. Und am Sonntagabenden, nach dem Gottesdienst, ist er immer mit seinen Spießgesellen auf der Promenade herumspaziert und hat hinter den Mädchen hergepfiffen. Ja, ich hab ihn gut gekannt. Ich hab ihn zu Tausenden gekannt. Sogar jetzt, auf dem gefrorenen Strand vor den Klippen, schlitterte ein schriller, ferner Jungenschrei, ganz wie von dem Jungen, den ich suchte, über das Glas der Bachmündung, und wurde zurückgeworfen wie ein Schneeball vom Himmel und von seinem eigenen Echo. Dann ging ich meinen Weg weiter, fort vom Meer, die Bryn Mill-Terrasse hinauf und bog in die Glenbreeden Avenue ein, wo Bert Trick einen Krämerladen gehabt und in der Küche bei Sandwiches und Gelee der herrschenden Klasse den Untergang angedroht hatte. Und ich kam zu den Läden und Häusern der Oberstadt. Hier und in dieser Nachbarschaft hatte die Reise dessen, den ich durch seine Vergangenheit verfolgte, begonnen. Da stand damals das Flohkino, wo er den skalpierenden Indianern mit Jack Bassett seine Kriegsrufe entgegenschmetterte und sein Piff-Paff den Donnerbüchsen der Pferdediebe. Jackie Bassett. Gefallen. Da war einmal Mrs. Fergusons Laden, die besten Lutschbonbons für einen Groschen verkaufte und auch eine Art süßen Klebstoff. In den Feldern hinter Cum Duncan Drive machten die Murrays Jagd auf ihn und auf alle Katzen. Jetzt keine Feuer mehr, wo die Lagerfeuer der Geächteten brannten und die paradiesischen Kartoffeln in der Asche rösteten. Im Steinbruch am Fuße des Hügels war er ein einsam jagender Wildtöter, der die Wölfe jagte oder die Kaninchen und den Stamm der Roten Sioux. Oder die Brüder Mitchell. Pembroke. Carmarthen. Carmarthen. La In der Mirador-Schule hat er lesen und rechnen gelernt. Wer hat die hässlichsten Bastuntersätze gemacht? Wer hat das Wasser in Joyces Galoschen geschüttet? Jeden Morgen verlässlich wie die Schuluhr? Am Nachmittag, wenn die Kinder artig waren, lasen sie laut aus dem Strubel, Peter. Aber wenn sie schlimm waren, dann saßen sie allein im leeren Klassenzimmer und hörten von oben her die ferne, furchtbar traurige Musik der späten Klavierstunde. Und ich ging hinauf durch die weiße Allee in den Komdankenpark. Und der Schnee segelte immer noch. Und die kindische, einsame, nachklingende Musik fingerte weiter im plötzlich sanft gewordenen Wind. Die Abenddämmerung schlug ihre Falten um den Park wie ein zweiter dunkler Schnee. Bald würde die Glocke läuten zum Zeichen, dass die Tore geschlossen wurden, obwohl der Park ohnehin leer war. Der Parkwächter machte seine weißen Rundgänge am Teich entlang, wo Schwäne geglitten waren. Ich stellte ihm meine Fragen und ging neben ihm her, die schneeverhüllten Wege hinauf, vorbei an begrabenen Beeten und schwer beladenen, völlig stillen, dick bepelzten, vogellosen Bäumen zum letzten Tor hin. Er blieb stehen und sagte: Ach ja. Ja, ich hab ihn gut gekannt. Er hat immer mit Steinen nach den alten Schwänen geschmissen. Wie ein junger Ziegenbock ist er übers Gras gerannt, wo er hätte von wegbleiben sollen. Hat Zweige von den Bäumen abgeschnitten und in die Parkbänke Worte geschnitzt. Im Felsengarten das Moos ausgerissen und oh, schnipp, schnapp, durch die Dahlien gesäbelt. Im Musikpavillon gerauft, auf die Ulmen geklettert und oben in den Wipfeln gemaunzt wie ein U. Und in den Büschen Feuer angezündet. Auf der grünen Böschung gespielt. Ja, ja, ich hab ihn gut gekannt. Ich glaube, er war immer zu lustig. Ich hab ihn zu Tausenden gekannt. Wir hatten das letzte Tor erreicht. Die Abenddämmerung zog sich um uns und um die Stadt zusammen. Ich fragte, was ist jetzt aus ihm geworden? Tot. Der Parkwächter sagte, tot. Tot. Tot. Tot.